WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht haben wir eine Themennacht und das Thema heißt, ich habe geschwiegen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die zum Beispiel während einer Straftat geschwiegen haben, die aus Feigheit ihren Mund nicht aufgemacht haben, die ein großes Lebensgeheimnis mit sich herumtragen, die vielleicht aufgrund eines traumatischen Erlebnisses stumm waren und schweigen mussten. Gerne auch mit Leuten, die in einem Schweigekloster schon mal für längere Zeit waren oder mit Leuten, die ihre Schweigepflicht gebrochen haben. Also, wenn ihr gerne mit mir über das Schweigen sprechen wollt, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist Rainer. Rainer ist 73. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Rainer. Domian. Ja, schön, dass du da bist. Ich höre dich zu hören. Ja. Ja, außerordentlich. Das freut mich. Ja. So, zum Thema Schweigen. Ich habe geschwiegen. Ja, ich habe vor vielen Jahren, nämlich 81, 82, im Jahre 1881, 82. 19. 19, nicht 18. So alt bist du noch nicht. Nicht ganz, nein. Ja. Da habe ich also etwas über ein Jahr geschwiegen. Warum? Ich wollte wissen, wie ist das denn, wenn man zum Beispiel stumm ist? Kann man sich überhaupt verständlich machen? Ja. Wie kommt man da zurecht als stummer Mensch? Das heißt, du hast in deinem normalen Alltagsleben ein Jahr geschwiegen. So ist es. Du warst nicht in einem Kloster, der dergleichen. Nein, ich war in keinem Schweigekloster, nichts dergleichen. Ich habe das auf eigene Faust gemacht, einfach so, es kam über mich und habe ich gedacht, jetzt mache ich es auch. Was hast du denn während dieses Jahres gemacht? Warst du da zum Beispiel auch berufstätig? Das geht doch gar nicht. Nein, ich war nicht berufstätig. Ich war damals ein Reisender und befand mich vor der Indien, also vor indischer Subkontinent. Mhm. Bin da hin und her spaziert Also du hast während der Reise geschwiegen? Ja, da während der Reise kam es dann über mich. Und da habe ich mir gedacht, okay. Hast du das ganze Jahr dann, warst du das ganze Jahr auf Reisen? Nein, ich kam dann wieder zurück. So vielleicht ein halbes Jahr war ich dann auf Reisen. Und dann kam ich zurück nach Deutschland. Und in Deutschland habe ich dann auch schließlich die Schweigerei aufgehört. Aber du hast ein Jahr durchgehalten? Ja, das ist es. Und auch radikal durchgehalten? Absolut. Nicht ein Wort gesagt? Nein, ich habe nicht ein Piep von mir gegeben. Ich hab auch nicht gesummt und nicht gesungen, sowieso nicht. Und auch nicht, ich bin aufgeregt. Bitte? Ich bin aufgeregt. Ja, ist halt so. Erzähl uns doch mal, Rainer, das ist ja ein tolles Experiment. Ja? Wie du dieses empfunden hast. Also ich bin sehr glücklich, dass ich das gemacht habe. Es war ein außerordentlich wichtiges Experiment in meinem Leben. Was war die größte und wichtigste Erkenntnis für dich? Vielleicht, dass man mit Schweigen, also dass man schweigend oder als Stummer, dass man da sich... Ich muss mehrere Sachen gleichzeitig sagen, das ist schwierig. Also, dass ich mich besser verständigen... Ich sage es jetzt mal so. Mhm. Dass ich mich besser verständigen kann über Gewisses, was man mit Sprache, mit Lautsprache überhaupt gar nie erreichen kann. Das ist interessant. Sag uns doch mal ein Beispiel. Ja, das ist eben gerade nicht erklärbar. Das ist ja gerade die Sache. Mhm. Ich kann das vormachen, aber ich kann das nicht mit Worten darlegen. Gab es denn nicht... Ich kann nur so allgemein sagen. Ich kann also Sachen, man kann Sachen sagen, die man mit Sprechsprache gar nicht sagen kann. Mhm. Und auch nicht aufgeschrieben. Also ich meine, ich hätte ja auf einen Zettel schreiben können, das habe ich auch manchmal gemacht, wenn nötig. Mhm. Aber du hast es sonst so mit Zeichensprache gemacht? Ja, mit Zeichensprache. Und ab und zu mal was aufgeschrieben? Ja, aber ich kann bis heute auch nicht irgendwelche blinden, diese Zeichensprachen, diese offiziellen, kann ich überhaupt nicht. Ja. Also aus innerem Drang, man will sich ja gerne mitteilen, auch wenn man stumm ist. Was war das erste Wort, was du nach einem Jahr wieder gesagt hast? Guten Morgen. Ganz schlicht. Wie kriegst du ein sehr erstauntes Gesicht. Was macht das überhaupt mit der Stimme, wenn man ein Jahr nichts sagt? Ja, meine Angst war, dass die Stimme vielleicht vollkommen versagt. Hast du denn für dich nicht mal alleine ausprobiert irgendwas? Ich denke ja nicht. Gar nicht. Nein, ich bin nicht losgefasst zu schweigen und das hieß für mich, ich schweige. Da habe ich mich auch nicht selbst gefoppt. Und es gab zwischendurch nicht mal Situationen, die so schwierig waren, es ohne Worte zu erklären, dass du doch kurz davor warst, mal ein Wort zu sagen. Nein, absolut nicht. Irre. Es gab Situationen, wo es schwierig war, sich nicht zu verständigen, das ist richtig, aber dann habe ich das eben aufgeschrieben. Die Leute aber um dich herum, die dich nicht persönlich kannten, die gingen davon aus, dass du erkrankt bist oder behindert bist. Ja, das konnten die ja ruhig denken. Ja, ja. Ich habe nichts dagegen. Gab es denn auch schlechte Reaktionen von den Leuten? Nein. Nein, gar nicht. Nein, also in Ihnen sowieso überhaupt gar nicht. Mhm. Ich habe einzige wirklich schlechte Reaktion war die, als ich dann schließlich zurückkam nach Deutschland und dann auch ins Haus meiner Mutter kam, dass meine Mutter absolut und gar nicht verstehen wollte, was ich denn da nun irgendwie Jetzt ist der Junge ganz durchgedreht, wird sie gedacht haben. Genau so. Und war überhaupt nicht bereit, auch nur irgendetwas verstehen zu wollen, was ich also gestisch irgendwie darzulegen versuchte, von mir aus ja oder nein. Also du hast das entschieden, während der Reise, das anzufangen. Ja, genau. Das ist natürlich dann auch schwer, wenn man zurückkommt und die Mutter oder auch nähere Leute begegnen einem dann. Hattest du die gar nicht vorbereitet darauf? Nein, natürlich überhaupt gar nicht. Aber du hättest dir dann schon mal einen Brief schreiben können, dass und das... Nein, das habe ich aber nicht gemacht. So. Ich hab das dann aufgeschrieben. Ich habe ja aufgeschrieben, pass auf, ich schweige jetzt und das wird ein Jahr durchgehalten und ja, bin ich damit ab. So. Ich meine, ich habe ein gewisses Verständnis für deine Mama, dass die ein bisschen irritiert war. Ja, das Verständnis habe ich auch. Aber ich habe natürlich kein Verständnis, dass sie nicht mehr verstehen wollte, wenn ich mir den Kopf nicke, dass das vielleicht ja heißen könnte. Ja. Wenn die fragt, möchte ich eine Tasse Tee haben und ich nicke. Und mit allen Gliedern stelle ich dar, dass ich gerne hätte oder so. Und dann hat es nicht verstehen wollen. Ich musste auch tatsächlich aufschreiben, das Wort ja. Und dann war ich auch okay. Warst du in der Zeit in einer Beziehung? Nein. Nein. Nein. Dann wäre es nämlich vielleicht noch ein bisschen komplizierter geworden. Aber nochmal auf die Motivation. Du hast es gerade schon etwas erklärt. Steckt da nicht noch mehr hinter, so ein fulminantes Experiment machen zu wollen? Also es ist kein äußerlicher Druck von irgendwo her. Mhm. Das kam also nur aus mir heraus. Es ist natürlich auch eine große Selbsterfahrung, die man damit macht. Allerdings. Ja. Also was ich vorhin, ich habe ja so angefangen zu sagen, also man kann Sachen ausdrücken, die man mit Sprache gar nicht ausdrücken kann. Mhm. Und dann noch eine wichtige Erkenntnis, man kann mit Gestik, Mimik, kann man sich mit zumindest genauso vielen Menschen verständlich machen, wie man das mit Sprechsprache schafft. Naja, das merken wir alle ja, wenn wir im Ausland sind und die Sprache des Landes nicht können. Ja, das kommt noch dazu. Und dann kann man sich ja irgendwie, es ist zwar mühsam, mit den Leuten auch verständigen, wenn man sprachlich überhaupt keine Verbindung hat miteinander. Ja, das ist natürlich international. Ne? Man kann also, egal auf dem Südpol oder auf dem Nordpol, ich kann gestisch, konnte ich mich verständlich machen, egal. Jetzt liegt das Ganze schon doch eine ganze Weile zurück, 81, 82. Gab es irgendwann nochmal die Überlegung, das vielleicht zu wiederholen? Ja, ich habe das dann nochmal wiederholt, 86, aber dann kurzfristig nur 4 Monate. Und das war, als ich nicht bekannt geben wollte, welche Nationalität ich hatte. Ich war wiederum in Indien und habe gedacht, auch dann schweige ich einfach. Dann wissen die Leute nicht, wo ich herkomme und dann ist es auch gut. Also du bist schon ein bisschen Jack. Ja, kann man so sagen. Kann man durchaus so sagen, ja. Rainer, das ist ein irres Experiment, finde ich. Fantastisch, ich kann es nur empfehlen. Das glaube ich. Das finde ich toll. Toll, dass du es uns erzählt hast. Ja. Vielen, vielen Dank. Alles gerne, geschehen. Und alles Gute. Gibt's das nochmal irgendwann in deinem Leben? Hast du Pläne? Nein, das weiß ich nicht. Jetzt ist es möglich, dass ich das nochmal mache. Also ich will das nicht ausschließen. Ja. Aber es ist nicht unbedingt nötig, weil ich habe die Erfahrung nun gemacht. Genau, du hast ja ausgiebig gemacht. Ja. Vielen Dank für den Anruf. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Dank, mein Lieber. Tschüss. Machen das weiter gut. Dankeschön, Rainer. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, solltet ihr gerade hier reingezappt sein bei uns. Wir haben heute Nacht das Thema Schweigen. Ich habe geschwiegen und möchte gerne mit Leuten sprechen rund um das facettenreiche Thema Schweigen. Was verbindet ihr mit Schweigen? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Geschichten von Zwangsschweigen bis Schweigen aus Feigheit. Oder vielleicht hattet ihr auch mal einen schweren Unfall oder habt irgendwas Traumatisches erlebt, dass ihr einfach stumm wart und konntet nicht schweigen, konntet nicht sprechen, obwohl ihr es hättet gerne gewollt. Hier ist Heike. Heike ist 44. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Heike. Du hast dich auch gemeldet. Ich fühlte mich gleich angesprochen. Und zwar habe ich 2003 geschwiegen. Ich habe im Oktober 2003 erfahren, dass meine Mutter ALS hat. und habe dann vom Arzt auch erfahren, dass sie zu dem Zeitpunkt Stand der Dinge wahrscheinlich ein halbes Jahr Lebenszeit noch hatte. Mhm. Zur selben Zeit parallel ist mein Vater auch an Krebs erkrankt, also Diagnose war Darmkrebs. Also die, die Diagnose deiner Mutter hat der Arzt dir gesagt, nur dir? Ja, ja. Und also ich war bei einem Gespräch, sie war natürlich da in Behandlung und dann sollte ich da halt auch hinkommen. Er hatte dann auch von meiner Mutter sozusagen die Vollmacht, mit mir zu sprechen. Mhm. Aber er hat ihr nie so konkret gesagt, dass sie halt nur ein halbes Jahr noch hat. Das ist natürlich auch von ihm damals eine Vermutung gewesen, ja, die aber auch wirklich zugetroffen hat. Obwohl deine Mutter ganz klar bei Verstand zu der Zeit war. Natürlich, ja, ja. Mhm. Ja. So, jetzt erfährst du als Tochter, die Mutter hat vielleicht nur noch ein halbes Jahr zu leben. Mhm. Und der Vater ist auch noch so schwer krank. Genau. Wie ging es weiter? Ja, es ging so weiter, dass ich also mit dem Arzt auch mich darüber unterhalten habe, wie ich mich verhalte. Und mir war klar und auch auf Empfehlung des Arztes, dass ich das meinem Vater so krass auf gar keinen Fall sagen kann, mhm, weil er einfach auch dann für sich die Kraft nicht mehr hat für die OP und wahrscheinlich auch so eine Art Sinnlosigkeit dann hätte empfunden, was geht dann hinterher weiter. Das heißt, du hast deiner Mutter gegenüber geschwiegen und deinem Vater gegenüber geschwiegen. Ja. Und auch allen anderen gegenüber. Nein. Es gab keine. Außer meinem Freund, dem habe ich es gesagt, aber nicht mal so, dass ich gesagt habe, ein halbes Jahr. Ich habe ihm halt nur erklärt, wie schwer die Krankheit ist. Mhm. Aber selbst ihm habe ich das jetzt nicht so konkret gesagt. Und allen Geschwistern meiner Mutter, die dann ja auch helfen mussten, die einspringen mussten. Als mein Vater im Krankenhaus war, weil meine Mutter war ja zu dem Stand der Dinge schon nicht mehr in der Lage aufzustehen, alleine sich zu waschen. Mhm. Die wussten alle nur, die ist schwer krank, aber keiner wusste so dieses halbe Jahr. Warum hast du es deiner Mutter nicht irgendwann gesagt? Das war so ein unausgesprochenes, nennen wir es mal Geheimnis. Ich glaube, dass sie das geahnt hat, nicht so konkret. Mhm. Sie hätte das zu dem Zeitpunkt, als mein Vater so schwer dran war, nicht verkraftet. Mhm. Wahrscheinlich hat sie innerlich auch noch gehofft, das wird wahrscheinlich doch noch irgendwie gehen. Als es dann sich zugespitzt hat, die Wendung war Februar, also gestorben ist im April, da war es ja für alle offensichtlicher. Ne? Mhm. Sie hat dich aber auch nie dann, als es ging, das Ende ging, konkret gefragt. Nein. Nein, sie hatte mich damals gefragt, was der Arzt von mir wollte und da habe ich ihr, ich sag mal, Schweigen ist auch eine Art von Lügen. Ne? Letztendlich habe ich ihr was erzählt von Pflegeversicherung und organisatorischen Dingen und so weiter. Ja. Aber ich habe ihr zu der Zeit das so nie krass gesagt. Nochmal gefragt, gerade zu dieser Zeit, als der Arzt dir das gesagt hat und dann hat sie dich gefragt, was hat der Arzt gesagt, wäre sie da auch nicht imstande gewesen, das zu verkraften? Nein. Also gerade zu der Zeit auf gar keinen Fall. Da bist du sicher. Weil da war sie, ja, da bin ich ganz sicher, weil da war sie auch so beschäftigt damit, dass mein Vater nun auch noch ausfällt. Das war ja wie so eine Krücke für sie. Ja. Ne? Das war ja, er hat sich gekümmert, gemacht, sie konnte immer weniger. Und das war ja so für sie noch unvorstellbarer, dass der vielleicht noch eher stirbt als sie. Das war ja zu dem Zeitpunkt auch noch wahrscheinlich. Ich meine, das war eine schwere OP, er war 73. Deine das Mutter, hätte alles sein können. Ja, ne? Deine Mutter ist im April gestorben, sagst du. Mhm. Wann ist dein Vater gestorben? Der ist dann 2009 gestorben. Also der hat das relativ gut überstanden. Mhm. Aber letztendlich ist er auch am Krebs doch am Ende gestorben. Ne? Wie war das denn dann im Verhältnis zwischen dir und deinem Vater? Hast du deinem Vater über seine Krankheit, hast du ihm da auch etwas verschwiegen? Nee. Er war da ganz offen. Die Ärzte waren ihm gegenüber auch offen. Mhm. Und er ist da, nachdem die OP gut verlaufen, ist auch gut mit umgegangen in Gänsefüßchen. Na, ich denke mal, er wollte für meine Mutter da sein. Das war auch diese Kraft, die ich ihm nicht nehmen wollte. Na, das war auch eine Schonung, ihm das nicht so zu sagen. Wenn er so offen war, hat er dich denn dann nicht irgendwie gelöchert, als es deiner Mutter immer schlechter ging, nach dem Motto, sag, du weißt bestimmt mehr als ich, was ist mit der Mutter? Als es dann, sag ich mal, Januar, Februar, März, also es wurde ja peu à peu immer schlimmer und ihm ging es ja dann, sag ich mal, in den Verhältnismäßigkeiten ganz gut. Er hatte zwar einen künstlichen Darmausgang und so, aber er war dann ja sozusagen wahrscheinlich so aufgeputscht, dass er für meine Mutter da sein musste. Mhm. Da war es ja sozusagen mit dem Schweigen, das war eigentlich die schlimmste Phase, war so von Oktober bis Dezember, Januar. Mhm. Und als es dann mit meiner Mutter so rapide schlechter wurde, da war das ja schon so wie offensichtlich. Also da musste man das nicht mehr aussprechen. Ne? Aber es wurde eben auch nicht ausgesprochen. Auch nicht zwischen dir und deinem Vater. Nein, doch, aber dann war es wirklich dann, sag ich mal, da standen wir schon bald auf der Intensivstation. Mhm. Ne? Also da war es, da hätte man es auch nicht mehr aussprechen können. Da habe ich dann aber natürlich in diesem ganzen Schock irgendwann vor mir gelassen, dass ich gesagt habe, ja, ich weiß es schon seit einem halben Jahr, aber... Ach, das hast du gesagt dann? Ja, dann ist es aber so aus einem rausgeplatzt. Ne, das hat er wahrgenommen? Das hat er wahrgenommen. Aber im Grunde hat es ihn nicht mehr überrascht. Also, weil da war es ja so offensichtlich, da lag sie ja schon im Koma. Mhm. Da hat das auch für ihn wahrscheinlich keine Rolle mehr gespielt. Hat er dir hinterher irgendwie Vorwürfe vielleicht gemacht? Nein. Wurde überhaupt darüber nochmal gesprochen hinterher? Ja, in der großen Runde, so in der Phase der Beerdigung, als dann auch andere Verwandte kamen. Da wurde das nochmal sozusagen Revue passiert und man hat das auch verstanden. Also es hat dich niemand kritisiert? Nein, im Gegenteil, alle fanden das, weil für mich war das so eine Art Schonung. Ich wollte meinen Vater schonen, meine Mutter schonen. Im Nachhinein kann man immer sagen, was richtig oder falsch, aber für mich war das in dem Moment die richtige Entscheidung. Heike, wie du das jetzt gerade geschildert hast, finde ich das auch eine richtige Entscheidung. Und ich habe Respekt und Hochachtung vor dir, dass du das dann so durchgezogen hast. Denn das ist schon sehr, sehr schlimm, wenn man das alleine tragen muss, so ein Wissen. Ja, das war auch für mich heftig, ja. Und du musst ja nach außen dann freundlich sein und so tun, als wäre alles relativ gut. Ja, das war ja das Verrückte daran. Ja, genau. Das heißt, der Arzt hat so ein bisschen seine Schweigepflicht gebrochen, obwohl er es ja durfte, weil du bevollmächtigt warst. Und dann hast du das Schweigen übernommen und der Arzt hat sich dann auch daran gehalten und hat nicht von sich aus nochmal versucht, mit deiner Mutter irgendwas zu klären. Nein, er hat ihr zwar schon gesagt, ALS, und er hat ihr auch alle möglichen Verläufe erklärt. Mhm. Das ist ja bei der Krankheit sowieso nicht alles hundertprozentig erforscht und bei dem einen so und bei dem anderen so. Mhm. Und die waren natürlich auch nicht blöd. Ne? Mhm. Im Grunde wird sie irgendwann auch an, wie jeder Mensch, gewusst haben, was los ist. Ich glaube, das ist ja auch das sehr schwer Kranke, auch wenn man nicht mit ihnen spricht, die wissen das irgendwann. Ja, ja. Man fühlt, was das im Körper vorgeht, ja. Ich war dann, das war auch immer ganz komisch, wenn ich dann zu Besuch war, dann saß sie immer aufrecht und da habe ich immer so gedacht, naja gut, so schlimm ist es, es sieht ja noch alles ganz gut aus. Man hat ja auch immer noch so die Hoffnung, dass der Arzt sich irrt, dass es doch länger dauert. Klar. Und dann irgendwann kippte das dann so Januar, Februar. Und dann habe ich halt von meinem Vater auch erfahren, der hat es ja nur jeden Tag 24 Stunden gehabt, dass wenn ich die Tür verlassen habe oder wir weg waren, dann wirklich ist die in sich zusammengebrochen. Ja. Ne? Also die hat dann auch immer, gerade wenn Besuch da war, immer nochmal alle Kräfte zusammengeräumt. Und du bist, das habe ich gerade so verstanden, du bist Einzelkind. Ja. Dann war das alles auf deinen Schultern. Ich habe großen Respekt vor dir, Heike. Ich finde sehr richtig, was du gemacht hast. Und ich würde das in der Konstellation, wie du es gerade beschrieben hast, würde ich das auch so machen. Das war sehr, sehr menschlich und sehr richtig. Und du warst von Liebe motiviert, das zu machen. Das war sehr gut. Ja, aber es beschäftigt, also das ist das Kuriose daran. Ich meine, ich habe nur dieses Thema gehört. Und sofort war das wieder da, wo es jetzt 10 Jahre zurückliegt. Aber das beschäftigt einen ja doch. Klar, das wirst du auch nie. Kurioserweise immer wieder. Das wirst du auch nie wieder vergessen, weil das ja auch eine ganz, ganz dramatische Zeit deines Lebens war. Auf jeden Fall. Das war wie, also im Grunde war man gar nicht, man war wie in so einem Film. Ne? Das lief irgendwie alles in so einem Film ab. Ne? Vielen Dank, dass du uns so einen intimen Einblick gewährt hast in dein Leben. Vielen, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir, Heike. Ja, danke, gleichfalls. Dankeschön, tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Helmut und Helmut ist 81. Guten Morgen, Helmut. Ja, hallo, Jürgen. Hallo, Helmut. Schön, dass du da bist zum Thema Schweigen. Ja, ich bin also katholischer Pfarrer und habe von Berufswegen das Schweigen da zu halten, wo es um die Beichte geht, um die Ohrenbeichte geht. Oh ja. Dir wird ja im Grunde mindestens so viel gebeichtet wie mir, vielleicht sogar viel mehr, aber du bist nicht zum Schweigen verpflichtet, das hören ja und das hört sehr viele mit. Ne? Genau, aber du hast es dann alleine gehört, wenn die Menschen zu dir kamen. Und ich würde also alles, ich tue alles natürlich, um mich weder zu verplappern, aber ich glaube, da gibt es eine Berufsgnade und würde also nie dieses Schweigen brechen, auch noch so bei noch so schlimmen Dingen. Mhm. Du warst dein ganzes Leben lang Priester. Ich bin gelernter Fachdrogist, ja. Spätberufener. Als Jesus aufhörte mit 33, fing ich an. Ja. Und bin jetzt auch eben schon fast 50 Jahre Priester und noch voll im Dienst. Ach, du bist auch voll im Dienst. Das heißt, du nimmst heute auch immer noch die Beichte ab. Ja. Das stelle ich mir, da habe ich so oft schon drüber nachgedacht, dass das für euch, die ihr im geistlichen Beruf arbeitet, glaube ich, bisweilen eine ganz große Belastung und ein ganz schwieriges Handwerk ist, damit anzugehen. Ich denke, es geht mir nicht viel anders als dir. Denn die Beichtmaterie, der Inhalt, ist ja eigentlich nicht so spektakulär. Du erfährst ja auch ständig schlimme Dinge und du kannst dazu Stellung nehmen. Und das tue ich dann auch im Sinne von, versuch das wieder gerade zu biegen oder versuch es gut zu machen. Ja. Wenn du die Jahre, die Jahrzehnte zurückschaust, du sprichst an schlimme Dinge. Was war das Schlimmste, was man dir gebeichtet hat? Also das war als junger Priester ein Mord. Ne? Ach du lieber Gott. Ja. Ach du lieber Gott. Als junger Priester auch. Ich habe auch auf den Beichtenden eingewirkt. Ich kann das jetzt so erzählen, weil es ja ganz allgemein ist. Es sind ja irgendwo, ich bin an vielen Orten Priester gewesen, also man kann nie drauf kommen, wer das ist. Deswegen kann ich das ganz offen erzählen. Und ich habe natürlich versucht, dass er sich der Staatsanwalt stellt. Mhm. Und nur unter dieser Bedingung, dass er wieder gut macht, kann er eine Lossprechung bekommen. Mhm. Hat er sich gestellt? Dazu war er nicht bereit. War er nicht bereit. Das heißt, der Mann ist nie gefasst worden. Nee. So, ich habe noch persönlich nicht so gekannt, aber es würde ja zu mir keiner kommen und so etwas beichten, wenn er das Vertrauen nicht hätte, dass wir das absolute Schweigegebot haben. Ja? Erklär mir das nochmal, da ich ja nicht in der Kirche bin und früher evangelisch war, weiß ich das gar nicht so ganz genau. Man sitzt in diesem Beichtstuhl und du siehst den anderen Menschen neben dir nicht, du hörst ihn nur. Ne? Also ich kann das aber ändern. Ich kann also dieses Beichtgitter sagen, sollen wir uns nicht einfach angucken. Ach so. Und wenn derjenige sagt, oh ja, bitte, dann mache ich das Gitter auf und dann sitzen wir uns wie in einem kleinen Raum gegenüber. Verstehe. Und der Mörder, ich nenne ihn jetzt mal Mörder, er war ja ein Mörder. Er war sogar bei mir in der Wohnung und hat also gar nicht den Beichtstuhl benutzt. Ach so. Ja. Gerät man denn dann auch als Geistlicher nicht in einen ungeheuren Gewissenskonflikt? Ja, na, vor allen Dingen dann, ich hatte ein zweites Beispiel, ich denke, das ist gut gegangen, da hat jemand einen Mord vorgehabt. Mhm. Also wollte sich rächen und sagt, den bringe ich um und das klang so überzeugend, dass ich also fast eine Stunde gesprochen habe, um ihn von diesem Vorhaben abzubringen, sagen, du willst deine Sünden loswerden und willst dich wieder gut machen und erzählst mir sowas. Ne? Ja, und das ist dir gelungen, ihn davon abzuhalten? Ich hoffe es. Mhm. Ach du, da hast du dann nichts mehr gehört. Den kannte ich nicht persönlich. Ne? Aber nochmal auf den Mörder zurückzukommen und die Gewissensbelastung. Wie groß ist die? Beschreibe mir diese Gewissensbelastung. Nicht so groß, wie du dir das vielleicht vorstellst, weil sie ist nicht größer als bei dir auch. Weil da gibt's irgendwo eine Standesgnade und aus den hier rein und da raus, ja. Irgendwo habe ich eine Natur entwickelt. Ich könnte dir also so ganz spektakulären Beichten gar nicht mehr erzählen, obwohl ich jede Woche Beichte höre. Ne? Aber gibt es dann nicht dann doch auch oder gab es in dir keinen Widerstreit zwischen dem Geistlichen und dem Staatsbürger? Der Staatsbürger müsste zur Polizei gehen und die Staatsanwaltschaft benachrichtigen. Ja, das ist in der Ausbildung uns ja sehr deutlich gemacht worden. Diese Menschen würden ja nie zu mir kommen, wenn sie auch nur im Entferntesten denken würden, ich müsste das ja doch irgendwann dann zum Schutz der Öffentlichkeit der Polizei melden oder so. Hast du gerne die Beichte oder nimmst du gerne die Beichte ab? Also es ist eine seelsorgliche Tätigkeit, die mir sehr viel Erfüllung gibt. Und ich kann immer wieder nur sagen, wie bei dir auch, ja, ich gucke deine Sendung, ich bin übrigens ein heimlicher Mitarbeiter, wie die Schwester in Köln. Ich bete immer für die Leute. Das wäre nett. Wie Schwester Katharina, ja. Und es geht mir da eigentlich nicht so schlecht, sondern ich danke Gott, dass die Menschen das Vertrauen haben und sich so öffnen. Ne? Ja, so muss man sehen, das stimmt. Da hast du natürlich völlig recht. Nur haben wir über den krassen, über den schlimmen Fall gerade, über die schlimmen Fälle gesprochen. Was sind denn so die durchschnittlichen Themen, mit denen also die Menschen... Die durchschnittlichen Themen... schlimm ist es, wenn dann eine alte Frau kommt und sagt, ich habe genascht. Ja. Echt, das passiert auch. Das passiert auch, also so Nichtigkeiten. Ja. Dann schmunzle ich ein bisschen. Was sagst du der dann? Na, sag ich, das wird der liebe Gott ihr nicht so übel nehmen, wenn es im Maßen bleibt und sie nicht tonnenweise Süßigkeiten futtern, dann gebe ich eher noch einen Mut und sag, die guten Dinge sind nicht nur für die Bösen da. Ja, ja. Und so ermuntere ich die Leute. Aber eigentlich ist das eine sehr erfüllende Tätigkeit, weil ich vielleicht denke, ich bin ja ein Handlanger vom lieben Gott, mehr nicht, ne? Darauf muss ich dich natürlich jetzt ansprechen, als katholischen Geistlichen, Helmut. Du wirkst sehr, sehr tolerant und sehr weltoffen. Wie gehst du mit Beichten aus dem Bereich der Sexualität um, die eigentlich nicht der Linie der katholischen Kirche entsprechen? Also machen wir mal gleich Nägel mit Köpfen. Da kommt ein junger Mann zu dir und sagt, ich bin schwul und habe Spaß am Sex mit Männern. Was sagst du dem? Dem sage ich natürlich, es ist sicher das Vollkommenere, darauf zu verzichten. Aber ich würde dich nie verurteilen, denn letztlich entscheidest du darüber und nicht irgendwelche Gebote. Ich bin da sehr liberal, ja, und bin da vielleicht auch nicht immer ganz auf dem Boden der Kirche, aber ich sage, die Leute entscheiden sich für das, was sie für lebensnotwendig halten. Ja. Und es gibt natürlich auch da auch Werte. Wenn ein Schwuler treu ist, ist das ja nicht nichts, ne? Natürlich, natürlich. Ja, das muss man auch hervorheben. Ja, ja. Du hast natürlich den Vorteil, dass deine Oberen, deine Bosse, die hören ja gar nicht, die können ja nicht zuhören, was du denen sagst. Insofern ist weil ja wir jetzt einen Papst haben, der so offen ist und so liberal, und der ist natürlich auch weit weg. Also ein katholischer Pfarrer oder überhaupt ein Pastor ist ja so, da ist das oben so weit weg. Also ich bin da eigentlich sehr frei und nütze diese Freiheit auch zum Wohle der Menschen und mache ihnen kein schlechtes Gewissen, sondern in der Regel, die meisten Beichten ist irgendeine Haltung, ja, dass sie sagen, ich bin so nachlässig oder ich bin so ungeduldig oder so. So wird eben das und das, ich dann versuche, das an konkreten Fällen, ich frage dann einfach. Ne? Das sind gar keine richtigen Taten, sondern wie du sagst, Haltungen. Dass eigentlich werden mehr Haltungen, natürlich werden auch einzelne Taten und wenn es dann also was Schweres ist, dann werden auch schon mal Taten gebeichtet. Also die alte Generation ist ja so erzogen, dass schrecklich war, dass wenn man als katholischer Christ einmal am Sonntag aus Faulheit sonntags im Bett geblieben ist, nicht in den Gottesdienst gegangen ist, eine Todsünde auf sich geladen hat und ein berühmter Ziegelstein dann auf einen gefallen ist, dann war man in der Hölle. Ne? Daran habe ich nie geglaubt. Und zum Glück glaubt das Dicker hier jetzt auch nicht mehr. Ich muss dich noch was aus dem Bereich des Sexuellen fragen. Das liegt einfach nahe. Ja. Die Selbstbefriedigung sieht ja nun die katholische Kirche auch nicht sehr gerne. Also auch da denke ich, dass jemanden, der da in eine Sucht verfällt, sich überlegen muss, ob er sich nicht selbst sehr quält. Ja? Da gebe ich dir recht, wenn es eine Sucht ist. Aber es kommt jetzt ein junger Mensch zu dir, der sich ganz normal verhält und sagt, ja, ich habe keine Freundin und ich onaniere halt einmal am Tag. Die Kirche sagt, das ist Sünde. Ich komme zu Ihnen, Herr Pfarrer. Ja. Was sagst du dem dann? Sagst du, egal, komm. Ich gehe immer auf das Positive zu. Ich sage, versuchen Sie doch eine Beziehung aufzubauen, dass das nicht mehr eben notwendig ist. Und du weißt, wenn man eine Beziehung hat und ein Monogam lebt, der kann der Partner oder die Partnerin in dem Fall wirklich nicht gut finden, wenn man sich selbst befriedigt. Nicht? Das ist ja auch ein Verrat an der Beziehung. Ne? Naja, aber wo wir jetzt gerade schon Fachmann hier haben, warum hat die katholische Kirche eigentlich etwas gegen die Masturbation? Weil das so in der Bibel steht, wir glauben, dass es ein Gottesgebot ist, weil es auf Dauer, und das wird jeder bestätigen, und ich auch selbst, wenn man das also zu häufig macht und das zu einer Haltung macht, nicht glücklich wird, sondern eher immer unglücklicher. Ich soll mich lieber bemühen, eine Beziehung aufzubauen. Okay. Und ich baue die Beziehung, so komisch das klingt, zu Gott auf. Und der liebt mich so unendlich. Also wenn du wüsstest, wie sehr Gott dich und mich liebt. Helmut, zum Schluss noch die Frage. Ja. Die Wir wissen ja, dass die Kirchen nicht mehr so attraktiv sind, vor allen Dingen auch für junge Leute. Wie ist das bei der Beichte? Wie alt so im Durchschnitt sind die Leute, die zu dir in den Beichtstuhl kommen? Also ganz gemischt. Wir haben eine sogenannte Bußandacht am kommenden Sonntag. Und da ist wirklich das Publikum gemischt. Natürlich mit Schwerpunkt ist das Alter. Da müssen wir uns nichts vormachen, weil ja die Kirchen, die Gottesdienstbesucher, letztlich setzt die Kirche sich ja aus Gottesdienstbesucher, Kirchenmitglieder und Kirchenfernen zusammen. Und die Gottesdienstbesucher sind ja eigentlich nur noch die, mit denen wir in Kontakt kommen. Ne? Ja, ja. Die sind eigentlich eher älter, aber es ist erstaunlich, wie viele junge Menschen auch noch kommen, und der Ruf verbreitet sich, und habe mich immer mit jungen Menschen umgegeben. Vielleicht liegt es auch in dir. Und ich denke schon. Ja, das liegt an der Persönlichkeit dessen, der das macht. Ja, oder ich bin eben der verlängerte Arm, der Handlanger vom lieben Gott. Genau. Und ich scheine das Handwerk ganz gut zu verstehen. Bevor wir uns verabschieden, Helmut, fällt dir die putzigste, die süßeste Beichte ein, vielleicht von einem Kind oder vom Jugendlichen, der zu dir gekommen ist? Ja, das muss ich, also ich habe, glaube ich, im Vorgespräch schon gesagt, wenn dann eine alte Dame kommt und sagt, ich habe genascht, ja, und das als einzige Sünde bekennt, ja? Ja, ja, dann muss ich natürlich schmunzeln. Das verstehe ich. Also sie will dann sagen, sie hat Süßigkeiten genascht. Ich ermuntere sie dann eher und sage, die gute Sachen sind nicht nur für die Halunken, also du sollst dich ruhig mal was gönnen. Ja, natürlich. Ja, also Helmut, ich mache den Leuten eigentlich eher immer Mut, und das bringt viel weiter. Natürlich, also schlechtes Gewissen. Wenn ich das Gute tue, habe ich ja gar keine Zeit mehr, das zu sündigen. Helmut, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Sehr. Vielen Dank. Eine große Freude auch für mich. Du weißt, du wirst so oft gelobt. Ich lobe dich auch und freue mich, dass es dich gibt. Ein wenig, ich weiß, es ist ein Hörfunk auch, ein wenig öfter dieses sagen, wie du zu erreichen bist, aber das ist deine Sache. Aber okay. Also eine große Ehre für mich, vielen Dank, und alles Gute wünsche ich dir weiterhin bei deiner wichtigen Arbeit. Ich dir Gottes Segen und alles Gute. Dankeschön, tschüss Helmut. Tschüss. Ciao. Jürgen. So, jetzt sage ich mal nicht die Telefonnummer nochmal nach der kleinen Rüge von Helmut. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht. Das Thema ist heute Schweigen, und hier ist Andi, und Andi ist 39. Guten Morgen, Andi. Einen wunderschönen guten Morgen, Jürgen. Hallo Andi, ich habe geschwiegen, heißt das Thema. Richtig, auch ich habe geschwiegen. Und zwar beruht sich das bei mir auch auf der sexuellen Ebene, was du eben schon angesprochen hattest. Ja. Und zwar wurde ich vor 20 Jahren ungefähr, von einem wesentlich älteren Mann vergewaltigt. Da warst du 19 Jahre alt. Ja, so ungefähr, ja. Wo und wie ist es genau passiert? Ja, ich war mit ein paar Bekannten oder Kumpels oder wie man das auch immer nennen mag, waren wir unterwegs gewesen, und das Ziel war dann eben halt, zu diesem Mann zu gehen. Dort haben wir ein bisschen gefeiert. Mhm. Wie viele Leute heute? Und, drei Leute, ja. Okay. Mhm. Genau. Und ja, dann haben wir ordentlich was getrunken gehabt. Die anderen sind schon weg gewesen. Ich war nachher bloß noch der Einzige. War auch schon sehr, sehr betrunken von dem ganzen Alkohol. Da konnte ich noch nicht so viel ab. Und dann ging es dann halt irgendwie rüber zum Schlafzimmer, und dann ging es da halt zur Sache. Also ob es oral war und anal, ja. Das war denn schon. Es war gewalttätig. Es war eine Vergewaltigung. Ich wollte zuvor noch raus. Der hat mich nicht rausgelassen, und ich musste das dann halt mehr über mich ergehen lassen. Hast du versucht, dich zu wehren? Ja, ich wollte ja raus, aber der hat Gegenwehr gemacht, und es war im Prinzip eine volle Vergewaltigung. Ja. Hat er dich währenddessen auch zusätzlich noch bedroht? Nach dem Motto, wenn du jetzt nicht still bist, dann mache ich das und das mit dir? So ungefähr, ja. Also Oralsex auf jeden Fall. Von wegen hier, gibt's nicht und so. Und ja. So, dann hast du diese Tortur über dich ergehen lassen müssen? Ja, leider ja. Was anderes blieb mir nicht über. Ich war ein schmächtiger schmächtiger Mensch gewesen, ach so, gegenüber einem, ja, 40-Jährigen. Der war dir körperlich auch noch überlegen, der Typ. Ja, genau. Mhm. Was ist genau dann danach, als es dann vorbei war, was ist dann passiert? Ich bin so schnell wie möglich raus. Also der hat mir zwar noch einen 20er zugesteckt, aber ob er mich damit beruhigen wollte oder wie auch immer, habe ich nicht ganz verstanden. Oder ob er mich sozusagen auf der Honorarbasis irgendwie bezahlen will, was natürlich gar nicht geltlich entschädigt werden kann. Ja. Ne, weil das ja wirklich voll auf die Psyche ging. Bist du nach Hause gegangen? Ich bin erstmal raus und bin erstmal irgendwo raus. Ich musste dasselbe erstmal verarbeiten, was da passiert war. Und das Kuriose war auch noch gewesen, vor dieser Zeit hatte ich immer diesen seltsamen Traum, was mir auch dementsprechend passiert ist. Das musste ich auch dann erstmal realisieren. Du hast eine Vorahnung. Du hast eine, ja, Vergewaltigung geträumt quasi? Ja. Genau. Es war ein richtiger Albtraum und das war nachher auch Realität. Nochmal eine Frage zu diesem Mann. Wie bekannt war dir dieser Mann vorher? Nur so vom Sehen und vom Sagen. Und das war ein Zufall, also dass der euch dahin gelockt hat. Das hat er natürlich. Nein, Zufall war es nicht. Der hat euch gezielt dahin gelockt. Wahrscheinlich mit dem Vorhaben, genau, dass er einen dann isoliert von euch und es dann macht. Ja, genau. So kann ich das auch im Nachhinein verstehen. Du bist, da du zum Thema Schweigen anrufst, bist du nicht, davon gehe ich aus, zur Polizei gegangen. Richtig. Wie lange hast du gespielt? Ich hatte überhaupt 18 Jahre. 18 Jahre? 18. 17, 18 Jahre. Ich konnte mit meinen Eltern nicht reden, gestörtes Verhältnis. Zur Polizei konnte ich damals auch nicht gehen. Da hatte ich Angst gehabt, dass die mir nicht glauben. Mhm. Das wäre wahrscheinlich Aussage gegen Aussage gegangen. Mhm. Und ich habe es einfach so mit mir rumgeschleppt, teilweise vergessen. Hat dieser Mann Kondome benutzt? Ein Kondom? Nein. Das heißt, du hattest doch auch Angst vor Krankheiten, sicher? Ja, sicher. Hast du dich testen lassen dann danach? Nee. Nein. Nein. Ich hatte Riesenangst davor, mit wem sollte ich sprechen? Ich hatte keine Anlaufstelle. Ich stand sozusagen für mich ganz alleine da. Es gab keinen allerbesten Freund, mit dem du das hättest besprechen können. Auch nicht die beiden Jungs, die da mit dir zusammen waren. Das konntest du auch nicht im Nachhinein machen. Warst du zu der Zeit in einer Beziehung? Auch das nicht, nein. Ja. Welche? Er meinte bloß noch so, im Nachhinein meinte er bloß noch so, ich wäre nicht der Einzige gewesen und ja, so ungefähr als kleinen Trost oder wie man das auch immer gelten machen lassen darf. Du hast 18 Jahre dann geschwiegen. Wem hast du es dann zuerst gesagt? Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass du es gesagt hast. Genau, ich hab das damals meine damaligen Beziehungen mal erwähnt, weil ich auch so ein bisschen, sag ich mal, so in Anführungsstrichen verhaltensgestört war. Mhm. Aber ob mir da auch so richtig Glauben geschenkt wurde, große Augen gucken und Fragezeichen über Fragezeichen, aber nicht weiter drauf eingegangen. Die Beziehung ist eine Frau gewesen. Ja, ja, genau. Ich bin hetero. Mhm. Die hat das gar nicht weiter befragt und hat es gar nicht weiter ernst genommen. Nee. Finde ich schon krass, muss ich ja sagen. Du warst mit dieser Frau nahe, sehr, also lange zusammen und sehr nahe. Ja. Wie lange warst du mit der Frau zusammen? Boah. 2-3 Jahre. Naja. Doch. Das finde ich schon schlimm. Also wenn dann eine Frau das nicht ernst nimmt, und die muss das ja gemerkt haben, wie schwer das für dich war, das auszusprechen und zu erzählen. Wie ich hab auch lange überlegt, mit wem kann ich darüber reden. Oh. Und es muss ja auch irgendwann mal raus. Ich hatte auch selbst damals, dich gibt's ja auch schon ganz lange, ich hatte ja damals auch schon dran gedacht, dich damals schon mal irgendwie anzurufen oder wie auch immer, aber es ging mir dann irgendwie aus dem Sinn und ja, ich zitter jetzt schon wieder, also wenn ich darüber nachdenke und das nochmal so verarbeite. Hast du denn nach dieser Frau mit noch jemand anderem gesprochen, noch danach? Nee, ich hatte letztes Jahr ist meine Mutter verstorben und ich habe dann versucht nochmal die Vergangenheit irgendwie aufzuarbeiten mit meinem Vater. Auch denen habe ich das angedeutet oder klar ausgesprochen. Ich habe keine Antwort bekommen. Ich bin fast. Ich habe auch kein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern gehabt. Also mit denen konnte ich auch nicht reden. Ich finde es sehr gut, dass du angerufen hast, Andi, und biete dir sehr, sehr gerne jetzt gleich ein Gespräch mit dem Henning, meinem Psychologen, an. Ich glaube, dass wir dir doch ein paar wichtige Ratschläge noch an die Hand geben können und auch unbedingt sollten. Ja, danke. Schlussfrage noch, welche Auswirkungen hat diese Gewalttat, die du hast erleiden müssen, auf deine Sexualität gehabt? Also, sobald ich merke, dass mir eine männliche Person zu nahe kommt, reagiere ich ganz komisch. Ja, verständlich. Ich hatte dann auch zwischendurch mal so ein Erlebnis gehabt, das war auch ein älterer Mann gewesen, da war ich mal in so einer kleinen Dorfkneipe gewesen und der machte dann auch schon irgendwie so eine Andeutung, da war ich aber ganz schnell weg. Ja, klar. Also ein Spielchen, das war mir, das ist schon ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen. Also ich danke dir für das Vertrauen, dass du uns angerufen hast. Ich glaube auch, dass es sehr gut ist, dass du es hier jetzt mal besprochen hast. Jetzt gebe ich weiter an den Henning und alle weiteren Infos bekommst du von ihm. Ja. Du legst bitte auf und er ruft dich gleich an. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir, Andi. Dankeschön, dir auch. Dankeschön, tschüss. Ciao. Tschüssi. 1:46 Uhr haben wir. Thema Schweigen. Ich habe geschwiegen. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Lisa. Lisa ist 19. Guten Morgen, Lisa. Hallo. Hallo, Lisa. Ja, also, und zwar habe ich vor einem Jahr ein Kind bekommen. Ja. Und ich bin in einer 4-jährigen Beziehung und das Kind ist nicht von meinem Freund. Und er weiß es auch nicht. Von wem ist das Kind? Von einem One-Night-Stand. Bist du ganz sicher? Ganz, ganz, ganz, ganz sicher. Also, wie kannst du ganz, ganz, ganz sicher sein? Weil halt in dem Zeitraum, wo es passiert ist, wo ich schwanger geworden bin, ich war im Urlaub. Ohne deinen Freund. Ohne meinen Freund. Ja. Er wollte es auch am Anfang nicht. Ja. Wir waren zu dem Zeitpunkt 2 Jahre lang zusammen und ein paar Freundinnen und ich haben dann spontan entschieden, komm, lass uns einfach mal 1,5 Wochen nach Neapel fliegen. Mhm. Und mein Freund die ganze Zeit so, nein, ich möchte das nicht. Halt, Urlaub ohne Freund ist eigentlich auch Mist. Und ich habe ihm gesagt, du kannst mir vertrauen, wir sind nun schon 2 Jahre zusammen. Mhm. Aber was ist in Neapel dann passiert mit einem Italiener? Mit einem Italiener. Also wir haben eigentlich immer nur Mädelsabende geplant, dann einen Abend meinte eine Freundin, komm, lass uns was trinken gehen, so den letzten Abend ausklingen lassen und habe ich gesagt. Warum hast du dich verhütet mit dem Italiener, wenn du schon fremd gehst? Ich habe einfach zu viel getrunken. Mhm. Also ich weiß von diesem Abend eigentlich fast gar nichts mehr. Ich weiß nur, wie er angefangen hat. Ich weiß nur, wie ich dann aufgestanden bin. Ich war dann nur noch am Weinen und Jetzt kannst du das so gut rekonstruieren und zeitlich einordnen. Das kann nur der Italiener gewesen sein. Ja, diese Zeitrechnung kann aber dein Freund auch machen. Ist er noch nicht misstrauisch geworden? Er hat mich ein paar Mal gefragt. Ich habe immer so versucht abzulenken. Ich so, doch, das passt. Dann, ich habe ihm gesagt, das Kind kam 4 Wochen zu spät. Und er so, bist du dir da sicher? Ich so, ja, ich bin mir da sicher. Und aber immerhin fragt er schon nach, ne? Also so ein bisschen. Am Anfang war das so und dann habe ich ihm das so sehr eingeredet. Am Anfang habe ich mal abgelenkt vom Thema. Mhm, dann habe ich ihn darauf eingeredet, dass es so ist und dann hat er mir auch irgendwann geglaubt. Er glaubt mir auch bis heute noch. Und er nimmt das Kind auch an und hat sich gefreut über das Kind. Ja. Sieht man dem Kind das jetzt schon an, dass es einen anderen Vater hat? Italiener sind ja eher ein bisschen dunkler als wir. Ja, also mein Glück ist ja halt, dass ich auch ein bisschen südländisch aussehe, obwohl ich Deutsche bin. Und halt mein Freund sieht eigentlich so aus wie so ein typischer Deutscher, er ist blond, blaue Augen. Und halt davon hat das Kind ja natürlich keine Gene, wenn ich so ein bisschen südländisch aussehe, der Italiener. Und ich kann ja natürlich sagen, ja, die Gene kommen halt von mir. Aber ich meine, irgendwann, wenn das Kind groß wird, man wird ja... Wer weiß denn von diesem Geheimnis überhaupt? Hallo? Lisa? Hallo? Ach, wie schade, jetzt ist Lisa weg. Hallo? Wir versuchen mal, Lisa nochmal zu bekommen. Hallo? Hallo, Lisa? Ja. Du warst gerade weg. Weg. Ja, du, ja, sie auch. Ja, du kannst aber du sagen, ich sage dazu dir auch du. Okay, danke schön. Ich hatte dich gefragt gerade, wer weiß denn von diesem Geheimnis auch noch? Also ich hatte es meiner besten Freundin erzählt, die mit da war. Hm. Aber ich habe ihr gesagt, bitte sag es niemanden. Und halt Freundinnen haben auch mitbekommen, dass ich weg war für einen kurzen Zeitraum. Ja. Ich habe gesagt, ja, ich habe da einen gesehen, habe ein bisschen mit ihm gequatscht. Ich habe mich andauernd dafür so rauszureden, weil ich habe mich auch irgendwie dafür geschämt, weil ich meine, 2 Jahre lang eine Beziehung, das ist ja eigentlich schon etwas, gerade in meinem Alter. Und klar. Ich meine, deswegen musste ich meine Ausbildung hinschmeißen, alles. Ich hab mich so bemüht, meinen Realabschluss zu bekommen, meine Ausbildungsstelle zu bekommen. Und dann wegen so einem Scheiß, sage ich mal, ich meine, heute freue ich mich über mein Kind sehr, aber ich meine, damals wegen so einem Scheiß muss ich alles aufgeben. Aber Lisa, ich finde es natürlich gut, dass du dich über dein Kind freust und dass du dein Kind liebst. Darüber müssen wir ja gar nicht reden. Aber ich finde, dass du nicht mit dieser Lüge leben solltest. Ja, aber nur, wie es meinem Freund sagen soll, weil ich meine, wir sind jetzt 4 Jahre zusammen, sind relativ früh zusammengekommen. Mhm. Und ich meine, ich kann ihm doch nicht nach einem Jahr sagen, nachdem wir das Kind schon haben, ey, das Kind ist nicht von mir. Es wird dir nichts anderes übrig bleiben. Und dann weiß ich mir doch zu 100% sicher, dass ich ihn verliere. Das weiß ich nicht. Die Gefahr ist natürlich sehr groß, das stimmt. Aber ich finde es einmal der Fairness deinem Freund gegenüber geboten, dass du das sagst. Das Kind wird älter. Du musst es deinem Kind sowieso irgendwann sagen. Du kannst das Kind nicht mit einer solchen Lebenslüge aufwachsen lassen. Und dann bist auch noch du da. Das macht dir ja auch einen permanenten Gewissensdruck. Und dann darf man nicht vergessen, da ist eine Freundin, die weiß das. Da hältst du jetzt vielleicht noch deine Hand für ins Feuer. Aber wer weiß, was in einer gewissen Zeit mit der Freundin ist, und dann quatscht die doch irgendwas und stell dir die Katastrophe vor, wenn das über andere an deinen Freund herangetragen würde. Halt, das ist es auch mal. Manchmal denke ich mir so, was ist, wenn möchte ich ja auf jeden Fall, dass das mein Freund von mir erzählt, auf gar keinen Fall von jemand anders. Genau. Weil ich meine, wenn es von jemand anders rauskommt, dann stehst du noch schlimmer da. Dann stehe ich noch schlimmer. Also wenn möchte ich ehrlich zu ihm sein. Mhm. Aber auch, ich habe ja auch manchmal so Momente, wo ich einfach mit meinem Freund da sitze und mit dem Kind spiele manchmal an und denkst so, boah, wie kannst du ihn anlügen? Wie kannst du nur so dreckig sein und ihn anlügen? Ja. Aber allein das, das meinte ich ja gerade auch, das ist ja auch für dich eine ganz schwierige Lebenssituation. Eigentlich, da ist ein Kind, da freut man sich, eigentlich sollte alles ganz toll sein, aber du hast immer diesen großen Schatten über deinem Leben. Und ich sage dir, je eher du das bereinigst, desto besser ist es für alle Beteiligten. Je länger du wartest, desto schwieriger wird es. Also meinst du, dass wenn ich irgendwann besser damit an mein Kind... Ja, die Leitung ist aber wirklich sehr übel. Lisa, falls du mich jetzt noch hören solltest, ich finde, dass du es ihm sagen solltest. Wir werden dich jetzt aber zurückrufen, hoffen, dass wir eine neue Leitung kriegen, eine bessere Leitung. Und dann wird mein Psychologe dir noch ein paar Tipps geben, wie du es vielleicht machen könntest. Und wenn du Hilfestellung brauchst, dass du vielleicht vorher auch nochmal zu einer Beratungsstelle gehst, dass du nicht ganz alleine damit stehst. Ich hoffe, dass die Lisa das gehört hat. Ansonsten sagen meine Kollegen ihr das gleich. Dann werde ich die Leitung mal beenden. Und hier ist Silvia, 57. Guten Morgen, Silvia. Hallo, Silvia. Hallo, grüß dich, Domian. Ja, jetzt hatte ich schon Sorge, dass du mich auch nicht hörst und ich dich nicht. Aber wir hören uns, das ist gut. Silvia, zum Thema Ich habe geschwiegen. Wann und warum hast du geschwiegen? Ich war 25 Jahre verheiratet in Österreich, habe 4 Kinder. Mhm. In meiner Ehe gab es häusliche Gewalt ohne Ende. Ja, schwere Gewalt? Ja, ich war einige Mal im Krankenhaus. Er hat dich misshandelt und geschlagen? Ja. Meine Kinder wurden nicht geschlagen. Sie haben ihren Vater geliebt, fragt mich nicht warum, weiß ich nicht. Obwohl die Kinder gesehen haben, als sie älter waren, dass ihre Mutter... Nein, die Kinder haben das nicht mitbekommen. Ah, ich habe immer geschwiegen, ich habe es ihnen nie erzählt. Mhm. Wenn ich wenn ich einen Zahn verloren habe, dann bin ich blöd gestürzt, weil mir schwindlig war oder wenn ich die Treppe runtergefallen bin oder sonstiges. Ja. Ich habe es nie erzählt. Ach, der hat dich so zugerichtet, dass du sogar einen Zahn verloren hast? Ja, das unter anderem. Und nach 25 Jahren bist du gegangen? Ja, nachdem ich 2 Monate in der Klinik war, weil ich mit schweren Kopfverletzungen dort gelegen bin, bin ich aus meiner Ehe gegangen. Und du hast inzwischen bin ich geschieden. Mhm. Du hast zum Thema Schweigen angerufen, weil du das deinen Kindern nicht gesagt hast, verstehe ich ja. Das richtig? Mhm. Und der Grund, warum ich dich eigentlich angerufen habe, ich habe dann, mein Sohn war Nachzügler, die Mädchen waren alle damals schon außer Haus. Mein Sohn kam 10 Jahre später und sein innigster Wunsch war, er wollte in dieses Internat, eine ganz spezielle Schule in der Nähe von Salzburg. Mhm. Das war sein Leben, da ist er aufgeblüht und ich habe das Internat bezahlt. Muss vielleicht noch dazwischen werfen, mein Mann war von den 25 Ehejahren 12 Jahre arbeitslos. War ein sehr schwieriges Verhältnis. Aber ich habe immer gedacht, ich kann ihn vielleicht ändern oder sonstiges. Heute weiß ich mit meinen 57, man kann Menschen nicht ändern. Das ist ganz klar. Äußerst selten. Jetzt aber nochmal zum Verständnis. Der Kleine wollte auf ein bestimmtes Internat. Warst du da mit deinem Mann noch zusammen? Da war ich noch zusammen, noch 2 Jahre. Und du hast das dann irgendwie finanziert, dass der Junge auf das Internat kommt? Ja. Hast du das, bist du wegen des Kindes bei deinem Mann geblieben noch? Ich bin ihm zuliebe noch geblieben, ja. Mhm. Bis das passiert ist, dann bin ich aus meiner Ehe geflohen. Mein Sohn war sowieso im Internat, kam nur alle 14 Tage nach Hause. Da kam er eigentlich öfter zu mir nach Deutschland. Mhm. Ich habe zur damaligen Zeit auch noch das Haus und das Auto bezahlt. Das heißt, du hast es bezahlt, das heißt, du bist auch noch arbeiten gegangen, trotz der in Deutschland? Na, natürlich. Ja. Ich arbeite auch jetzt noch. Wann hast du denn von diesen ganzen grauenhaften Vorfällen deinen Kindern erzählt? Ja, ich darf, da muss ich jetzt dazwischen werfen. Ich habe das bezahlt und irgendwann habe ich meinen Sohn nicht mehr erreicht. Und ich rief dann in der Schule an und dann hat man mir gesagt, ja, ihr Mann hat den Wärter aus dem Internat herausgenommen. Dann habe ich tagelang versucht, meinen Mann zu erreichen. Mhm. Ich war aber damals schon geschieden, bis ich ihn endlich erreicht habe. Er hat mit mir gebrüllt am Telefon. Ich habe eigentlich keine richtige Information bekommen. Dann habe ich versucht, meinen Sohn zu erreichen. Das Handy wurde ihm weggenommen und dann hat mein Sohn sich umgebracht mit 17. Ach du. Ja. Damals ist mein Leben zusammengebrochen. Ich war noch an seinem Grab. Hast du denn nicht mehr gesehen? Hast du denn dann deinen anderen Kindern gesagt, was da eigentlich war? Ja, ich habe ihnen dann gesagt. Wie haben die reagiert? Ja, das ist das Schlimme, was ich nicht verstehe und was auch du nicht verstehen wirst. Meine Kinder, meine Mädchen sagen, ich bin schuldig, wenn ich nicht gegangen wäre, wäre Leander heute noch am Leben. Ach du lieber Gott. Und du hast den Kindern erzählt, was du für eine Ehe hinter dir hast und was du. So in kleinen Dingen, ich habe nicht viel erzählt, aber ich habe erzählt, dass es schlimm war, ja. Ja, aber du hast schon so wahrscheinlich mehr erzählt, als du uns erzählt hast und hier klang es ja schon grauenhaft. Ja, natürlich. Ja, sagen die Mädchen, du lügst dir da was zurecht? Das Nein, war gar nicht das, so schlimm. Das nicht, aber wenn ich nicht gegangen wäre, würde Leander noch leben. Das werfen sie mir vor. Alle 3 Mädchen? Ja. Das heißt, du hast keinen Kontakt mehr mit denen? Nein, den haben sie abgebrochen. Boah, das tut mir aber unglaublich leid, Silvia. Das heißt, du bist gestraft durch diese Ehe, natürlich extrem gestraft, dass du dein Kind verloren hast und dann sprechen deine lebenden Kinder dich auch noch schuldig. Das ist ja ganz grauenhaft. Ja. Und du und dein Sohn, ihr beiden seid die Hauptopfer von diesem Leben, von diesem Mann. Ja. Wie gehst du denn damit um, mit so einem Drama? Das darfst du mich nicht fragen. Ich habe jahrelang mir Schuld gegeben. Ich habe alles versucht, Briefe geschrieben, ich habe Besuche gemacht, mhm. ich hab Pakete geschickt, ich habe telefoniert, ich habe... Nutzt nichts, keine Reaktion? Nein, nicht, gar nichts, es nutzt nichts. Silvia, ich muss leider abbrechen, weil die Sendung jetzt vorbei ist. Ich bitte dich aber aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Einverstanden? Ja. Gut, dann leg bitte auf und bis gleich. Ja, ich danke. Sehr gerne. So, in der Technik Tim Dohntke heute Nacht und wir melden uns wieder morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen morgen mit einer freien Themennacht wieder und ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.